Kundgabe 3681. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.2.1946. Rufet mich an in der Not. Tiefe des Glaubens. In Stunden der Not dürfet ihr nur vertrauensvoll zu mir rufen, und ich bin euch näher denn je. Jede gedankliche Verbindung mit mir trägt euch meine Nähe ein, denn ich bin ein Geist, den ihr im kleinsten Maß selbst in euch traget. Und so euer Ruf zu mir aus tiefstem Herzen kommt, ist es der Geistesfunke in euch, der mir, dem Vatergeist von Ewigkeit, zustrebt, der untrennbar ist von mir und der mich also zu sich zieht. Ich bin euch zwar immer nahe, doch spürbar nur dann, so euer Wille mir bewusst zustrebt und ihr meine Gegenwart erbittet. Und spüren werdet ihr meine Nähe insofern, als dass euch von innen heraus eine Ruhe überkommt, die im festen Glauben an mich und meine Hilfe ihre Begründung hat. Rufet mich an in der Not, und ich will euch erhören. So ihr also glaubet, dass ich bin und dass ich euch liebe, dass meiner Macht und meinem Willen nichts unmöglich ist, wird auch euer Ruf aus dem Herzen kommen. Und ohne zu zweifeln werdet ihr der Erfüllung eurer Bitte, meiner Hilfe, harren. Und es wird euch geholfen werden. Doch jeder Zweifel schwächt die Kraft des Glaubens. Ihr machet dann das Wirken des Geistes in euch unmöglich. Ihr hindert ihn selbst daran, mir, dem Vatergeist, zuzustreben. Und er kann euch dann auch nicht die Kraft vermitteln, die von mir auf euch durch den Geistesfunken überströmt. Wahrhaft gläubige Kinder will ich mein eigen nennen, die dem Wort des Vaters schrankenlos vertrauen, die sich ihm hingeben in jeder Not und Gefahr, die nicht bangen und kleinmütig werden, weil sie sich im Schutz des liebenden Vaters geborgen wissen. Diese Tiefe des Glaubens macht euch überstark im Geist. Sie bannt jede irdische und geistige Not, denn ein unerschütterlicher Glaube gestattet mir ungehindertes Wirken und ständige spürbare Gegenwart. Dann kann ich auch offensichtlich wirken. Ich kann unmöglich Scheinendes zustande kommen lassen, weil ein tiefer Glaube eine Kraftfülle zur Folge hat, durch die der Mensch selbst oder auch geistige Kraft für ihn zum Überwinder wird dessen, was ihm Sorge macht. Glaubet, und es wird euch immer geholfen werden. Lasset durch euren Glauben meine Kraft in euch einströmen und euch nun vom Geist in euch Ruhe und Sicherheit gewähren. Denn die vermehrte Kraft in euch geht von mir aus. Sie ist Ausfluss meiner selbst. Und also bin ich selbst in und bei euch, je nach der Stärke des Glaubens und der Innigkeit eures Rufes zu mir. Ihr werdet auf Erden nie begreifen können, dass ich selbst, der Geistesfunke in euch, Liebe, Kraft und Licht, alles eins ist, dass ich also stets gegenwärtig bin, wo der Geist in euch wirken kann, wo Liebe geübt wird und ich als Kraft und Licht erkennbar bin. Denn so euch dies alles fassbar wäre, würdet ihr nicht mehr zweifeln können. Ihr aber sollet euch bemühen, es zu fassen, und ihr sollt den Geist in euch zu Rate ziehen, dass er euch belehre und euch Aufschluss gebe über das, was euch noch unerklärbar ist, was ihr nicht verstehet. Und der Geist in euch wird euch belehren. Und wieder bin ich selbst es, der euch belehret, der euch zu sich ziehen will und euch die Wahrheit bringt, auf das ihr zu mir findet, auf das eure Sinne geistig gerichtet sind und ihr mit dem Vatergeist in Verbindung zu treten begehret. Und dann wird euer Glaube immer tiefer und stärker werden. Ihr werdet mich erkennen stets und ständig. Ihr werdet meine ständige Gegenwart spüren und euch in völliger Ruhe mir und meiner Führung überlassen. Und ihr werdet wahrlich recht geleitet sein auf dieser Erde. Ihr werdet den rechten Weg gehen, der zur ewigen Heimat führt, und sicher euer Ziel erreichen. Amen.